haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Traumjob, erster Teil. Es kommt selten genug vor, dass einem etwas geschenkt wird heutzutage. Umso erfreuter nahm ich zur Kenntnis, was in dem Umschlag steckte, den mir irgendeine Agentur zukommen ließ. Es war ein Gutschein im Wert von 1.000 Franken. Es stand zwar nicht, wofür der Gutschein gut war, aber ein Tausender war für mich Motivation genug, an den Stadtrand zu fahren, dort, wo das Geld verteilt wurde. Sie sind hier, weil Sie Erfolg haben möchten. Deshalb werden wir als erstes gemeinsam den Erfolg heraufbeschwören. Sprechen Sie mir nach. Erfolg ist unser Ziel. Erfolg ist unser Ziel. Lauter. Erfolg ist unser Ziel. Sehr gut. Sie da hinten, weshalb machen Sie nicht mit? Ich bin hier, um einen Gutschein einzulösen, nicht um dämliche Sätze zu repetieren. Spielverderber! Gehen Sie nach Hause, Sie Loser. Genau, schmeißt ihn raus. Er ist ein Provokateur. Er will uns herausfordern. Ich will was zu trinken. Was ist mit dem Bingo-Zahlen? Ruhe jetzt. Wir machen weiter. Lassen Sie sich durch dieses Individuum nicht stören. Erfolg ist nicht nur lernbar. Erfolg ist machbar. Erfolg ist formbar. Wir werden deshalb anschließend gemeinsam eine Lehmfigur formen. Sie soll den Erfolg repräsentieren. Und den Kindergarten, der hier veranstaltet wird. Soll ich denn Pfefferspray aus meiner Handtasche nehmen? Aber erst nachdem das Steak serviert wurde. Er kommt sich besonders schlau vor. Diese Leute landen am Schluss alle beim Sozialamt. So sieht er jetzt schon aus. Solche Hemden habe ich vor 10 Jahren eine Kleidersammlung mitgegeben. Sie hätten sich selber auch gleich mitgeben sollen. Zumindest ein paar ihrer Organe könnte man sinnvoller verwenden. Ist er nicht unverschämt? Hat schon jemand Bingo gerufen? Ruhig, ganz ruhig. Wer Erfolg haben will, muss auch mit den Verlierern klarkommen. Es bleiben immer Leute auf der Strecke. Genau genommen bleiben alle auf der Strecke. Bis auf einen, den Glücklichen. Oder ist es die Glückliche? Wie heißt das Losungswort? Bingo? Schnauze! Die Traumjobfabrik! Mist! Hätte es merken sollen. Das war ein weiterer Test. Wie viele Punkte kriege ich? 50 Punkte, Frau Landgraf. 50 habe ich nicht. Scheiß Spiel. Dann bin ich jetzt auf Platz 2. So ist es. Ganz, ganz nahe an Ihrem Traumjob. Und was ist mit meinem Gutschein? Wir haben den Gutschein an den Mitspieler und an 5 weitere zufällig ausgewählte Personen verschickt. Leider sind nur 2 unserer Einladung gefolgt. Bingo. Hier wird nicht Bingo gespielt. Kein Bingo? Scheiße. Wenigstens einer, der geht. Ja. Dieser Gutschein ist nur eine Attrappe. Damit gehe ich zum Konsumentenschutz. Denen sind wir sowieso ein Dorn im Auge. Sind doch alles Kommunisten. Privatinitiative ist nicht mehr gefragt. Dann darf ich Sie jetzt bitten, das Spielprotokoll zu unterschreiben. Und was kriege ich dafür? Sie kriegen gar nichts, weil Sie nicht an dem Spiel teilnehmen. Und was ist das für ein Spiel? Einer von uns wird gewinnen und der darf sich dann seinen Traumjob aussuchen. Er wird gratis ausgebildet und hat eine Jobgarantie. Ich habe schon einen Traumberuf. Tatsächlich? Hä? Sind Sie Verwaltungsratspräsident? Nein, ich bin Privatdetektiv. Das ist ein Beruf? Ich habe darüber gelesen. Keine Aufstiegschancen und extrem ungesund. Also, meine Damen und Herren, denken Sie daran. Erfolg ist lernbar. Erfolg ist machbar. Wo ist eigentlich Werner Assauer? Hat das Weichei aufgegeben? Aber er liegt doch in Führung. Ja. Wahrscheinlich hat er verschlafen. Waren Sie gestern mit ihm zusammen? In einer Bar. Als ich ihn ins Taxi verfrachtete, wusste er nicht mehr, wer er ist. Großartig. Jetzt haben wir alle wieder eine Chance. Ich hoffe, er schläft 2 Tage durch. Das will ich überhört haben. Keine Manipulation, bitte. Kann ich den Gutschein wenigstens gegen eine Tasse Kaffee eintauschen? Sie sind zwar eine Niete, aber ich werde Sie jetzt trotzdem zu einem Kaffee einladen. Zur Feier des Tages und meiner 50 Punkte. Die anderen Teilnehmer verschwanden, ohne sich von mir zu verabschieden. Auch den Mann, der den ganzen Zirkus veranstaltet hatte, sah ich plötzlich nicht mehr. Ich möchte in einer Modellagentur arbeiten. Natürlich in leitender Position. Und was qualifiziert Sie dafür? Die 50 Punkte von heute bringen mich meinem Ziel näher. Wie viele Punkte benötigt der Sieger? 5000. Jetzt habe ich 540. Ich bin die Nummer 2. Bis das Spiel fertig ist, hat sich die Konjunktur erholt und Sie finden so oder so eine Stelle. Aber nicht meinen Traumjob. Das ist eine einmalige Chance. Die Finalisten treten am Schluss im Fernsehen auf und gegeneinander an. Wie viele Personen beteiligen sich an dem albernen Spiel? Etwa 200, die Vorausscheidung überstanden. Jetzt sind es noch 20 in 4 Gruppen. Die Gruppensieger kommen in den Finale. Und die Verlierer gehen wieder stempeln. So ist das Leben. The winner takes it all. Mögen Sie aber? Ist das ein Eierlikör? Das war eine schwedische Popgruppe. Pop ist nicht meine Stärke und Schwedisch kann ich auch nicht. Der sieht aus, als hätte er auch einen Gutschein erhalten. Sie zeigte auf einen Mann, der aussah, als hätte er gerade in einem Discounter entdeckt, dass dort sein Leben zum halben Preis angeboten wurde. Als er mich sah, kratzte er sich am Kopf und gesellte sich zu uns. Na, Maloney? Haben Sie vielleicht einen Gutschein erhalten? Sie auch? Ich dachte, für einen Nebenverdienst benötigen Sie 36 Formulare mit 27 Deutschlägen. Diese Einladung hier habe ich nicht erhalten. Ah. Das ist eine Einladung, die wir erhalten haben, zusammen mit dem Gutschein. Werner Assauer. Schläft er noch? Allerdings. Ziemlich tief sogar. Ich bezweifle, dass er je wieder aufwachen wird. Assauer ist tot. Moment, davon steht nichts in den Spielregeln. Was geschieht jetzt mit seinen Punkten? Die Frage muss lauten, was geschieht jetzt mit Ihnen? Mit mir? Kannten Sie den Toten? Ja, natürlich. Er war ja auch Kandidat bei Traumjob. Das ist ein Spiel. Dem Sieger winkt ein Traumjob. Werner Assauer lag in Führung. Tatsächlich? Ja. In Führung. Und wo liegen Sie? Ich meine, im Klassement. Ich bin an zweiter Stelle. Üble Sache, Mallory. Das ist ein Motiv. Theoretisch, ja. Praktisch, nein. Es wäre ein bisschen auffällig, wenn die Nummer 2 die Nummer 1 ermorden würde. Wovon reden Sie? Werner Assauer ist in der Nacht auf heute ermordet worden. Jemand hat ihn mit einem Kissen erstickt. Mit einem Kissen? Der Polizist nickte und ich bestellte eine zweite Tasse Kaffee. Eigentlich ging mich der Fall nichts an, aber irgendwie fühlte ich mich involviert. Und sei es nur, weil mir all diese Leute gehörig auf den Geist gegangen waren. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Traumjob, erster Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Traumjob. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Maloney besucht einen Anlass in einem Restaurant, weil er einen Gutschein erhalten hat, den er gerne einlösen möchte. Schon bald zeigt sich, dass der Gutschein wertlos ist und er nur als Platzfüller für ein Spiel eingeladen wurde, bei dem dem Gewinner ein Traumjob winkt. Maloney erfährt, dass die bisherige Nummer 1 überraschend nicht aufgetaucht ist. Wenig später taucht die Polizei auf und liefert den Grund. Der bisher Führende ist ermordet worden. Weil ich nichts Besseres zu tun hatte und der Polizist mir aus seinem öden Leben erzählen wollte, begleitete ich ihn zu der Leiche. Diese lag in einer kleinen und hässlichen Wohnung, inmitten einer Menge Müll und Unrat. Üble Sache, Maloney. Der Mann war seit über einem Jahr arbeitslos. Er erhoffte sich vermutlich durch dieses Spiel einen neuen Traumjob. Illusionen, Maloney. Der Veranstalter kassiert eine Menge Geld und die Mitspieler bleiben auf der Strecke. Und werden abgezockt, so wie ich. Leute wie Sie kann man nicht abzocken. Sie haben ja nichts, worum man Sie betrügen könnte. Ich habe vielleicht keine Rente und auch keinen Mundgeruch, aber ich habe Verstand genug zu wissen, dass hier etwas faul ist. Etwas ist gut, Maloney. Die ganze Wohnung ist faul. Und die Leiche riecht, als hätte sie in Alkohol gebadet. War noch jemand bei ihm in der Wohnung? Lippenstift, Maloney, auf einem der Gläser. Wir werden es kriminaltechnisch untersuchen lassen. Zu diesem Zweck wird es in 1000 Splitter zerbrochen und danach wieder von Hand zusammengeklebt. Und wozu soll das gut sein? Das ist eine Strafaufgabe für unsere Polizeiaspiranten. Die wissen natürlich nicht, dass wir das Glas vorher genau untersuchen. Kein Wunder, springen die fähigsten Polizisten bereits in der Ausbildung ab. Nur wer sich durchbeißen kann, wird ein guter Polizist. Erfolg ist lernbar. Das habe ich in einem Buch gelesen. Ein Andreas Wicker hat es geschrieben. Interessanter Mann, hat 5-mal in seinem Leben bankrott gemacht, ist aber immer wieder zurückgekommen. Ihre Biografie lässt sich in einem Satz zusammenfassen, Maloney. Er kam aus dem Nichts, blieb dort und wird dort auch wieder verschwinden. Ist doch gut, Maloney. Habe ich als Sinnspruch für witzige Todesanzeigen gelesen. Bei mir wird eines Tages stehen, er löste jedes Rätsel. Und jetzt könnt ihr mir kreuzweise. Das ist ein Wortspiel, Maloney. Das ist intelligent. Ich enthielt mich jeglichen Kommentars und schaute mich in der Wohnung um. Im Gegensatz zu der Polizei wusste ich, von wem der Lippenstift stammte. Nach ein paar Anrufen wusste ich auch, wie die Frau hieß. Auch sie lebte in einer ziemlich schäbigen Wohnung. Dieses Hochhaus sieht von außen scheußlich aus, aber innen ist es der reinste Horror. Die Feuchtigkeit dringt überall durch die Wände und die Rohre sind dauernd verstopft. Ihnen liegt deshalb viel daran, den Traumjob zu gewinnen. Ehrlich gesagt liegt mir mehr an den 20.000 Franken, die man zusätzlich zum Traumjob gewinnen kann. Damit könnte ich in Usbekistan ein neues Leben beginnen. In Usbekistan? Ja, warum nicht? Sprachen haben mich immer fasziniert. Ich kann ein wenig Russisch und was die da sonst noch reden, kann ich lernen. Sie waren gestern Nacht mit Assauer in einer Bar. Ja, das war ich. Und ich war nachher auch noch bei ihm. Aber er war so betrunken, dass er nicht einmal mehr wusste, wo der Kaffee verstaut war. Wir tranken noch ein Glas und dann ging ich. Er hat nicht versucht, mit Ihnen zu schlafen. Er war viel zu betrunken. Er lallte nur und jammerte. Sie wussten, dass er eine Einladung erhalten hatte? Er sprach nicht darüber. Sehen Sie, es ist Teil des Spieles, dass wir ganz normale Einladungen erhalten für irgendwelche Trainings. Da müssen wir uns bewähren. Und dann gibt es die Einladungen und Anlässe, bei denen plötzlich jemand nach dem Losungswort fragt. Da muss man schnell sein. An welcher Stelle liegen Sie in Ihrer Gruppe? Ich bin Letzte und werde wahrscheinlich auch Letzte bleiben. Assauer ist ermordet worden. Und ich bin die Verdächtige Nummer 1, weil ich ihn wahrscheinlich als Letzte lebend gesehen habe. Nein, halt, der Mörder hat ihn als Letzter lebend gesehen. Der Mörder? Männer morden öfter als Frauen, das ist eine Tatsache. In Ihrer Gruppe käme nur jemand in Frage. Ja, sicher. Roger Mittler. Er ist ehrgeizig und verschlossen. Ich habe gelesen, dass das auch auf Serienkiller zutrifft. Sie fragte mich, ob sie in Gefahr sei. Ich sagte ihr, die größte Gefahr gehe von einem Haftbefehl der Polizei aus, was sie lachend zur Kenntnis nahm. Bevor ich mir Mettler vorknüpfte, besuchte ich den Mann, der alles über den Erfolg wusste. Er war nicht allein. Na, Maloney, haben Sie sich es doch noch anders überlegt? Ich bezweifle aber, dass Herr Wicker Sie an seinem Erfolg teilhaben lässt. Erfolg ist machbar. Erfolg ist lernbar. Das sagten Sie bereits. Man muss es immer wieder sagen, bis jede einzelne Zelle des Körpers es aufgesogen hat. Ist das nicht faszinierend, Maloney? Man muss mit seinen Zellen sprechen. Das wusste ich vorher nicht. Aber seit ich mit den Zellen in unserem Untersuchungsgefängnis spreche, geht es mir psychisch viel besser. Ich glaube kaum, dass Herr Wicker diese Zellen gemeint hat. Erfolg ist lernbar, Erfolg ist machbar. Wie viel haben Sie eigentlich mit diesem Unsinn schon verdient? Wer daran glaubt, kann reich werden. Wer sich vor Armut fürchtet, wird arm. Und wer eine Banane isst, wird zum Affen. Bitte? Ja. Steht das in meinem Buch? Wenn ja, dann stimmt es. Sie wissen nicht, was in Ihrem eigenen Buch steht? Eigentlich ist meine Botschaft ganz einfach. Erfolg ist machbar, Erfolg ist lernbar. Und umgekehrt. Aber damit kann man kein Buch füllen. Deshalb hat mir mein Verleger geraten, einen Ghostwriter zu engagieren. Dann habe ich 32 Franken für einen einzigen Satz ausgegeben? Ja, aber was für ein Satz? Er verändert Ihr Leben. Ich werde gleich Ihr Leben verändern. Auf der Stelle. Sie sind verhaftet wegen Wucherbetrug und sonst fällt mir auch noch etwas ein. Und wenn ich dafür einen Ghostwriter engagieren muss. Tatsächlich wurde der verdutzte Wicker abgeführt. Ich schaute mich in seiner Wohnung um, ehe ich zurück in mein Büro fuhr. Frisch geduscht trank ich eine Kanne Kaffee und machte mich danach auf zu Herrn Mettler. Dieser wohnte in einer großzügigen Wohnung. Das darf niemand aus der Gruppe erfahren. Was darf niemand erfahren? Dass ich zu Hause bei meiner Mutter lebe. So leben Sie immerhin nicht schlecht. Aber es ist erniedrigend in meinem Alter. Ich brauche dringend wieder Arbeit. Deshalb machen Sie bei dem Projekt mit. Meine Mutter hat mich angemeldet. Verstehe. Und Ihre Mutter will, dass Sie gewinnen. Natürlich will sie das. Ich will es ihr auch. Und dazu ist Ihnen jedes Mittel recht. Ich habe es aus dem Fernsehen erfahren. Es kam in den Nachrichten. Der arme Kerl. Jetzt halten Sie einen Platz vor. Das hat meine Mutter auch gesagt. Ich soll mich nicht grämen. Sie und Ihre Mutter hätten demnach ein wunderbares Motiv. Ich habe ein Alibi. Tatsächlich. Soll ich raten? Sie waren den ganzen Abend und die ganze Nacht bei Ihrer Mutter. So ist es. Und dafür gibt es Zeugen. Tatsächlich. Meine Mutter hat zwei Freundinnen eingeladen. Zusammen schauten sie sich drei Chuck Norris-Filme an. Chuck Norris? Meine Mutter und ihre Freundinnen stehen auf den Typen. Und sie waren zugegen und wechselten die Videokassetten und reichten den alten Damen Gebäck. Und Whisky. Ah, ihre Mutter trinkt Whisky. Irischen Single Malt. Sie liebt den torfigen Geschmack. Vielleicht sollte ich mich einmal eingehen, damit ihre Mutter unterhalten. Seit sie sich von meinem Vater getrennt hat, redet sie nicht mehr mit anderen Männern. Außer mit mir. Das ist jetzt 25 Jahre her. Ganz schön ausdauernd und konsequent. So ist sie, meine Mutter. Aber bitte, die anderen dürfen nichts davon erfahren. Sonst kommt das im Fernsehen und ich werde zum Gespött der Straße. Sind Sie das nicht schon längst? Genug ist genug. Gehen Sie jetzt. Ich spreche nur noch mit der Polizei. Und mit meiner Mutter. Er zeigte lächelnd nach nebenan. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er ganz ohne seine Mutter einen Mord begehen konnte. Doch wenn es um Geld ging, wuchsen auch kleine Männer manchmal über sich hinaus. Doch Mettler war auf der Liste der Verdächtigen ganz weit nach hinten gerutscht. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Traumjob, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Traumjob, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. Mehrere Teilnehmer eines Spieles, bei dem am Ende ein Traumjob für den Sieger winkt, geraten in den Verdacht, einen der ihren ermordet zu haben. Maloney hat zwar keinen konkreten Auftrag, interessiert sich aber dennoch für den Fall. Er besucht einige der Verdächtigen und stellt bald fest, dass alle durch ihren Ehrgeiz ein Motiv hatten. Doch wie es scheint, haben die meisten ein Alibi für die Tatnacht. Unbeirrt sucht Maloney weiter nach dem Täter oder der Täterin. Ich kehrte zu jener Frau zurück, mit der alles begonnen hatte. Frau Landgraf, die mit mir einen Kaffee getrunken hatte, wohnte in einer Einzimmerwohnung in einer Neubausiedlung. Sie überraschte mich mit einer Mitteilung, die sie mit einem Schlag aus dem Kreis der Verdächtigen verdrängte. Oder auch nicht. Ich habe den Produzenten des Spiels mitgeteilt, dass ich ab sofort nicht mehr zur Verfügung stehe. Das verstehe ich nicht. Sie sind auf Platz 2 und rücken auf Platz 1 vor und sind damit so gut schon wie im Finale. Jemand hat Assauer ermordet. Vielleicht wegen des Spiels. Das geht mir zu weit. Vielleicht sind Sie auch nur raffiniert und denken sich, lieber auf das Geld verzichten und dafür nicht im Gefängnis landen. Ich habe Assauer nicht getötet. Das behaupten alle. Frau Haas war mit ihm in einer Bar, nicht ich. Ich war brav zu Hause und schaute fern. Der Fernseher ist ein miserables Alibi. Vor allem, wenn er mit einem Videorekorder verbunden ist. Um 23.30 Uhr rief mein Vater bei mir an. Mein Vater ruft jeden Abend vor Mitternacht bei mir an. Das hilft ihm, sauber zu bleiben. Er hat mit Trinken aufgehört. Wer war Assauer? Hatte er Feinde? Er war ein Verlierer. Verlierer haben keine Feinde. Er führte in dem Wettbewerb. Er hatte Glück. Ich bin sicher, dass ich ihn überholt hätte, locker. Und jetzt muss ich meine Tochter abholen. Ich bin alleinerziehend. Eine Nachbarin kümmert sich um sie, aber nur während des Wettbewerbs. Ab sofort habe ich wieder viel mehr Zeit für mein Kind. Sie strahlte und ich strich sie aus meiner Liste der Verdächtigen. Alleinerziehende Mütter, die ihre Kinder lieben, bringen selten jemand um. Die Liste schrumpfte und mit ihr meine Motivation. Seit Tagen wartete ich vergebens auf einen Auftrag. Nur um mich fit zu halten, fuhr ich ins Polizeipräsidium. Dort wurde ich mit offenen Armen empfangen. Na, Maloney, haben Sie nichts Besseres zu tun, als uns von der Arbeit abzuhalten? Das ist das Einfachste der Welt. Wer einen Polizisten bei der Arbeit beobachten will, hat es schwerer. Man müsste eine Kamera aufstellen, die kleinste Bewegung registriert und aufzeichnet. Dieser Wicker hat noch nicht gestanden. Aber ich bin sicher, dass er es war. Wicker hat ein Motiv. Assauer hat wie alle anderen Teilnehmer des Spiels Wickers Buch gelesen. Vielleicht hat er bemerkt, dass Wicker ein Scharlatan ist und wollte ihn deswegen erpressen. Ziemlich weit hergeholt. Ich bin für naheliegende Motive. Und wer liegt am nächsten bei einem Mann? Sein Handy. Seine Frau oder seine Freundin. Assauer hatte weder eine Frau, noch eine Freundin, noch ein Handy. Das war eine arme Sau, Maloney. Wicker hat mit dem Mord an Assauer nichts zu tun. Das sagen Sie, das sagt Wicker und das sagen seine Anwälte. 5 Stück, Maloney. Und einer schleimiger als der andere. Wir kriegen langsam amerikanische Zustände. Wenn es so weitergeht, werden bei uns die Anwälte auch bald Fernsehspots machen. Wurden Sie kürzlich überfahren oder von einem prominenten Fernsehmoderator angespuckt, melden Sie sich. Ich verlange nur 85% der Schadenssumme. Der Rest gehört Ihnen. Anwälte sind eine Plage, Maloney. Da müssen Anwälte, die einen Prozess verlieren, zusammen mit ihren Mandanten einbuchten. Ich fragte mich, ob man nicht auch Polizisten, die mehr Kreuzworträtsel als Mordfälle erfolgreich lösten, ins Gefängnis stecken sollte. Als ich müde durch den Regen spazierte, erhielt ich einen Anruf von Herrn Mettler. Er wollte nicht, dass ich zu ihm und seiner Mutter komme. Deshalb trafen wir uns an einer Bushaltestelle. Es geht alles drunter und drüber. Aber die Show muss weitergehen, sagen die Leute vom Spiel und vom Fernsehen. Ich bin die neue Nummer 1, weil sich Frau Landgraf zurückgezogen hat. Gratuliere. Ihre Mutter ist sicher stolz auf Sie. Mir behagt die Situation nicht. Das war früher im Sport auch so. Ich habe meine Rennen nie von der Spitze aus gewonnen. Kein Problem, lassen Sie sich zurückfallen. Ich bin sicher, Frau Haas wartet nur darauf. Frau Haas hat mir einen Deal angeboten. Geld gegen Liebe? Nein, leider nicht. Bin ich beinahe versucht zu sagen. Sie gefällt mir, aber meine Mutter darf nichts davon erfahren. Was genau hat Ihnen Frau Haas angeboten? Dass sie mich in den Final einziehen lässt und ich ihr dafür die 20.000 Franken überlasse, falls ich gewinnen sollte. Das haben Sie natürlich abgelehnt. Wieso sollte ich? So kann ich mich bereits jetzt mental auf das Finale vorbereiten. Da habe ich einen Vorsprung vor den anderen. Ich dachte, Sie können von der Spitze aus nicht gewinnen. Ich werde das lernen. Ich muss es lernen. Erfolg ist lernbar. Erfolg ist machbar. Amen. Eines aber will mir nicht aus dem Kopf. Ihre Mutter. Wenn Frau Haas Assauer ebenfalls solch einen Deal angeboten hat. Und er vielleicht dankend ablehnte. Genau. Ich meine, das wäre doch ein Motiv. Die Haas sieht gut aus, aber sie sieht auch so aus, als wären ihre Methoden nicht gerade zimperlich. Meine Mutter hat mich vor solchen Frauen immer gewarnt. Ehe er mir von den Vorzügen seiner Mutter vorschwärmen konnte, nahm ich den nächstbesten Bus und fuhr in Gegenden, die ich nur als Planquadrate auf dem Stadtplan kannte. Schließlich landete ich dort, wo ich schon einmal gelandet war, bei Frau Haas. Da ich unterwegs die Polizei verständigt hatte, füllten wir zu dritt die kleine Wohnung. Es lohnt sich nicht zu leugnen. Wir wissen alles. Ich leugne nicht. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Die Mörderinnen werden immer dreister. Sie leugnen ihre Tat nicht einmal mehr. Ich konnte mich nicht mehr richtig daran erinnern. Sie konnten sich nicht mehr daran erinnern, Assauer ermordet zu haben? An die Umstände konnte ich mich nicht mehr erinnern. Ich hatte getrunken. Er wurde zudringlich. Nein, Assauer war schwul. Davon steht nichts in den Akten. Und solange da nichts steht, ist es auch nicht bewiesen. Hat er sich vor Ihnen geoutet? Mein Bruder ist schwul. Assauer brauchte sich nicht zu outen, ich wusste es sofort. Und trotzdem gingen Sie mit zu ihm nach Hause? Was heißt trotzdem? Wenn er nicht schwul gewesen wäre, wäre ich nicht mit zu ihm gegangen. Einen Verlierer als Freund kann ich weiß Gott nicht gebrauchen. Warum haben Sie Assauer ermordet? Er schnarchte. Das ist ein tolles Tatmotiv. Es ist mir egal, ob das toll ist oder nicht, es stimmt. Sie haben einen Menschen getötet, weil er schnarchte? Wenn das alle tun, würden die Ehemänner wegsterben wie Fliegen in einer Sommernacht. Es hat mich genervt. Ich kann es nicht aufstehen, wenn Männer schnarchen. Ich war müde und wollte bei ihm schlafen. Aber dann ging es los. Unglaublich laut. Zuerst hielt ich ihm die Nase zu. Das half aber nicht lange. Dann nahm ich ein Kissen. Sie drückten ihm ein Kissen auf das Gesicht, bis er ruhig war. Ja, ich war betrunken. Ich realisierte nicht, was ich tat. Was haben Sie danach gemacht? Na, was wohl? Es war paradiesisch ruhig. Ich schlief 2 bis 3 Stunden, dann ging ich nach Hause. Unterwegs stieg ich in ein Taxi. Ich glaube nicht, dass Sie die ganze Wahrheit sagen. Niemand sagt die ganze Wahrheit, Maloney. Das ist erwiesen. Menschen sind geborene Lügner. Sie wollten Assauer dazu bringen, dass er mit Ihnen gemeinsame Sache machte. Wahrscheinlich lehnte er dies ab. Das Schnarchen war nur der Auslöser. Sie waren wütend auf ihn und deshalb töteten Sie ihn. Das wird ja immer besser. Ich verhafte Sie. Auf der Stelle. Erfolg ist lernbar. Erfolg ist machbar. Hören Sie mir mit diesem Unsinn auf! Sie werden diesen Unsinn vielleicht noch eine ganze Weile zu hören bekommen. Herr Ficker sitzt nämlich auch bei uns in Untersuchungshaft. Steuerhinterziehung. Diesen Ficker haben wir am Wickel, Maloney. Frau Haas wurde abgeführt. Bis der Prozess begann, hatte ich ein paar andere Fälle zu lösen. Ich traf mich ab und zu mit der alleinerziehenden Mutter. Es war ganz angenehm. Doch als sie mich nach meinem Jahreseinkommen fragte, zog ich es vor, meine Abende wieder alleine zu verbringen. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Traumjob, 3. und letzter Teil.